ARD. Hallihallo, hier ist der Julio. Hallo Julio, hörst du mich? Ich höre dich sehr, sehr gut. Ah, das ist gut, jetzt klappt's. Julio, hast du denn am Wochenende den ESC geschaut? Ich habe geguckt, natürlich. Ich war super gespannt, weil ich ja auch hier in den Vortagen dann die Berichterstattung gemacht habe, wie eigentlich hier Israel reagiert auf die ganze Diskussion um Eden Golan. Und ich habe was über den Song gemacht, ich habe über sie was gemacht. Und dann war ich natürlich mordsmäßig gespannt, wie sie denn abschneidet. Mhm. Lass uns gleich nochmal genauer über den ESC sprechen und warum der auch wichtig ist in dieser Folge. Ich würde sagen, wir starten einfach mal los, oder? Ja, gerne. Der Krieg in Gaza hat eine neue Stufe erreicht. Israel rückt immer weiter vor im Gazastreifen und nimmt jetzt auch ganz konkret die Stadt Rafah im Süden ins Visier. Die Stimmung gegen Israel wird immer angespannter. Auch die Regierungen, die immer voll hinter Israel standen, die kritisieren mittlerweile die Militäroperation. Und während das passiert, protestieren viele Menschen auf der ganzen Welt. Und das konnte man auch am vergangenen Wochenende am Eurovision Song Contest gut sehen. Die israelische Teilnehmerin Eden Golan konnte sich nur mit Polizeischutz bewegen. Wir sprechen heute darüber, warum sich die Atmosphäre gegenüber Israel so verändert hat und wie die Lage in Gaza, speziell in der Stadt Rafah, gerade ist. Hallo zu Lost in the Ost, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Ich bin Frank Seibert, meine Kollegin Ann-Kathrin Wetter und ich, wir wechseln uns hier ab am Mikrofon. Ich spreche hier in diesem Podcast mit Korrespondentinnen und Korrespondenten der ARD in Tel Aviv und mit anderen Expertinnen und Experten zur Lage in Nahost und über die Hintergründe, damit ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema. Die Fragen haben wir unter anderem aus E-Mails, die ihr uns geschickt habt, und aus Kommentaren und DMs an die News-WG. Es ist Dienstag, der 14. Mai 2024, 10.38 Uhr deutscher Zeit, und wir sprechen heute mit Julio Segador, einem unserer Korrespondenten in Tel Aviv. Julio, bevor wir über die Situation in Rafah sprechen, man hört von Protestcamps gegen Israel in mehreren Ländern. Beim ESC wurde verlangt, Israel aus dem Wettbewerb auszuschließen. Gefühlt steigert sich die Kritik in den letzten Wochen am Vorgehen Israels. Teilst du dieses Gefühl? Und wenn ja, wie erklärst du dir das? Also ich teile das Gefühl, ich bekomme ja auch mit, was international so läuft, ob es jetzt an den US-Universitäten ist oder jetzt auch in Deutschland an den Universitäten und natürlich auch beim ESC, was es da für Demonstrationen in Malmö gab. Es stimmt, mein Gefühl ist auch so, dass jetzt so eine Grenze überschritten ist, dass man sagt, es reicht mit diesem Krieg und Israel wird sozusagen verantwortlich gemacht für das, was da passiert ist. Es wird überhaupt nicht mehr über den 7.10. gesprochen, ist auch so ein bisschen mein Eindruck, sondern es wird nur noch über die Folgen des Krieges mit dieser irrsinnshohen Anzahl an Opfern gesprochen. Wir haben ja jetzt die Zahl von fast 35.000 Toten, davon viele, viele Zivilisten, Frauen, Kinder bei diesem Gaza-Krieg. Und insofern ist jetzt wirklich dieser Punkt erreicht, wo Israel so massiv in der Kritik steht, dass auch vielen in Israel jetzt bewusst wird, dass man, ja, ich sage es einfach mal überspitzt, fast die ganze Welt gegen sich hat, auch die USA im Übrigen. Wir haben das ja auch mitbekommen, wir werden sicherlich noch darüber reden. Es ist ein Punkt erreicht worden, wo dieser Krieg jetzt in einem ganz anderen Licht gesehen wird. Und warum gerade jetzt? Ja, zum einen natürlich, weil wir eine Opferzahl haben, die unglaublich hoch ist, weil wir einen Grad an Zerstörung im Gazastreifen erreicht haben, wo man sich echt fragen muss, kann man da überhaupt in Zukunft noch leben? Also die Bilder, die wir gesehen haben, die man sieht, ich hatte vor einigen Wochen die Möglichkeit, mit einem dieser Hilfsflüge der Luftwaffe, der Bundeswehr, über Gaza zu fliegen. Das war unglaublich. Das sah aus wie die Bilder, die ich von 1945 kenne, in Dresden oder in Berlin, dieser Grad an Zerstörung. Und das ist, glaube ich, der dritte Punkt, warum das so ist, weil auch das Gefühl da ist, und es ist wohl nicht nur ein Gefühl, dass es überhaupt keinen Plan gibt, wie die Israelis diesen Krieg eigentlich weitermachen wollen. Und ich rede jetzt noch gar nicht über irgendeine Lösung, die sogenannte Post-War-Decision. Also was ist eigentlich nach diesem Krieg los? Gibt es da Lösungsmöglichkeiten? Gibt es Konzepte, wie man da mit dem Gazastreifen umgehen soll? Die gibt es überhaupt nicht. Das ist mein Eindruck. Und das alles führt dazu, dass man sagt, jetzt reicht es wirklich mit diesem Krieg und Israel ist auf dem falschen Weg. Mhm. Die USA, die standen ja eigentlich schon immer sehr eng bei Israel. Warum ist das denn eigentlich so? Hat das was mit der Geschichte des Landes zu tun? Die USA war schon immer die wichtigste Schutzmacht Israels. Das ist eigentlich seit der Staatsgründung vor, ja, heute genau vor 76 Jahren. Wir haben ja heute den israelischen Unabhängigkeitstag. Heute vor 76 Jahren hat David Ben-Gurion, der damalige Staatspräsident, den Staat Israel ausgerufen. Und seit dieser Zeit sind die USA die Schutzmacht Israels. Das ist historisch so. Und das hat natürlich damit zu tun, dass es eine große jüdische Community in den USA gab und gibt, die schon immer sich sehr, sehr stark für die Belange Israels eingesetzt hat. Und insofern war ja ganz wichtig, am Anfang, unmittelbar nach dem 7.10., hat ja US-Präsident Joe Biden, der auch sehr, sehr früh hier im Land war, ganz klar gesagt, wir stehen an der Seite Israels und wir sorgen dafür, dass Israel sich verteidigen kann. Und jetzt sagen die USA aber, sie wollen keine Angriffswaffen mehr an Israel liefern, wenn Israel die Stadt Rafah angreift. Warum liefert die USA überhaupt Waffen dorthin? Also die USA waren bisher der Meinung, dass die Waffen, die sie liefern, zur Selbstverteidigung auch gedacht sind. Mhm. Dass dieser Krieg ein Selbstverteidigungskrieg ist, das ist ganz klar die Position der USA gewesen. Und diese Position beginnt jetzt zu bröckeln. Du hast es ja eben gesagt, es geht um sogenannte schwere Bomben, um über 3000 Stück, die dann nicht geliefert werden sollen. Eine endgültige Entscheidung ist, glaube ich, noch nicht gefallen. Aber die werden jetzt zurückgehalten, um Druck auf Israel auszuüben, dass diese Kriegsstrategie geändert wird. Und ganz klar ist aber auch kommuniziert worden, dass all die Waffen, die Israel zur Verteidigung braucht, und da geht es vor allem um den Iron Dome, um die Waffensysteme zur Raketenabwehr, also all das wird weiterhin geliefert. Ich merke, die Kritik an Israel, die nimmt weltweit zu. Und wir haben ja eben schon angerissen, dass es beim ESC da auch die ein oder anderen Hinweis daran gab. Wie hast du denn die Diskussion um den ESC, um auch die Sängerin in Israel wahrgenommen und auch die Kritik an Israel während dieser Veranstaltung? Also ich habe es als übertrieben wahrgenommen, weil Israel diesen Song platziert hat, Hurricane, wie ich finde, sehr, sehr schöne Popballade, also mir gefällt sie selber eigentlich ganz gut. Und die ist ja geändert worden. Dieser Song hieß ursprünglich ja nicht Hurricane, sondern October Rain. Das war ein Text, der ganz klar gemünzt war auf die Vorfälle vom 7. Oktober, diese Terrorattacke der Hamas auf Israel. Dann hat ja die Europäische Rundfunkunion gesagt, nee, das geht so nicht. Der ESC ist eigentlich nicht politisch, Klammer auf, was er natürlich absolut ist, Klammer zu. Und deshalb muss Israel den Text und auch den Titel des Songs verändern. Das ist geschehen. Aus October Rain wurde Hurricane. Israel hat, was den Song anbelangt, eigentlich alle Vorgaben erfüllt und nur jetzt die Sängerin nicht singen zu lassen, weil dieser Krieg geführt wird, das hätte ich echt übertrieben gefunden. Insofern, die Demos, die gingen ja gut, was da die Demonstranten auch von sich gegeben haben, da war schon sehr, sehr viel Antisemitismus auch mit dabei. Also ich lese sowieso immer wieder Diskussionen im Netz darüber, in denen wird dann richtig gestritten, ob jetzt eine Kritik gegenüber Israel legitim ist, ob sie die richtigen Personen trifft oder ob sie im Kern antisemitisch ist. Also, wie nimmst du denn so generell die Kritik an Israel und an den Personen, die mit Israel assoziiert waren, wahr? Also ich habe ein Problem damit, dass jede Kritik an Israel sofort antisemitisch ist. Ich habe es ja vorhin so ein bisschen auch differenziert. Es gibt berechtigte Kritik an Israel, das ist okay, das muss es auch geben. Mhm. Es gibt aber auch Kritik, die dann völlig überzogen ist, die auch damit zusammenhängt, dass die Kritik geäußert wird, weil man den Juden eben auch das Existenzrecht negiert. Und das ist ja ein wesentliches Kennzeichen auch der Hamas, die Hamas hatte. Sie sagt ja ganz offen, dass sie eigentlich die Juden im Meer ertränken möchte. Und wenn solche Dinge aufgefasst werden von Menschen und dann in so einem Umfeld wie dem ESC gebracht werden, dann ist es für mich ganz klar antisemitisch. Um es nochmal ganz klar zu sagen, die Demonstrationen gegen Israel in Malmö und auch woanders, die sind gerechtfertigt. Die sind gerechtfertigt und ich glaube, das Demonstrationsrecht ist ein sehr, sehr wichtiges Grundrecht, nicht nur bei uns in Deutschland, auch in anderen Ländern, auch in den USA. Insofern muss eine Demokratie auch damit umgehen können, dass auch gegen Israel demonstriert wird. Hier in Israel kommt das manchmal eben nicht gut an. Da ist jegliche Kritik gegen Israel wird als antisemitisch eingestuft und das finde ich komplett falsch. falsch, das dürfte so nicht sein. Damit haben wir auch übrigens als Berichterstatter zu tun, weil wenn wir in der Berichterstattung einen israelkritischen Bericht machen oder einfach mal auf das Leid der Menschen, der Zivilbevölkerung in Gaza hinweisen, dann bekommen wir schon Zuschriften, die uns vorwerfen, wir wären Antisemiten. Also ich bin selber schon auf Ex ganz böse kritisiert worden für einen Kommentar, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's, dieser Krieg ist völlig überzogen. Das waren ganz, ganz böse Hasskommentare. Ich wurde als Antisemit beschimpft. Das bin ich nun wirklich nicht, sondern ich bin eigentlich ein neutraler Berichterstatter und ich muss auch in der Lage sein, solche Dinge zu äußern und Israel zu kritisieren. Ich versuche mal zusammenzufassen, also die Stimmung gegen die Politik Israels, die wird immer angespannter und das hängt auch mit der angekündigten Bodenoffensive in Rafah zusammen. Und das Besondere ist, dass die Kritik jetzt auch aus Staaten wie den USA immer größer wird und die politische Situation, die hat auch Einfluss auf Veranstaltungen wie zum Beispiel den ESC. Viele Proteste und viel Aufregung beim Eurovision Song Contest. Gaza ist auf jeden Fall ein großes Thema, aber wie geht's eigentlich den Menschen vor Ort in der Stadt Rafah gerade? Also ich glaube, es geht ihnen sehr, sehr schlecht. Es geht ihnen, und das ist vermutlich noch untertrieben, wir sprechen ja immer von dieser humanitären Katastrophe, in Anführungszeichen. Ich glaube, die ist schon längst da. Also da muss man nicht davor warnen, sondern die ist da und nicht erst seit heute, nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon seit vielen Wochen und Monaten. Ich habe es ja vorhin schon mal beschrieben. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass da in absehbarer Zeit, in den nächsten Jahren, möglicherweise sogar Jahrzehnten überhaupt noch Menschen leben können. Aber das ist eine andere Frage. Die Versorgung mit allem, was wichtig ist, mit Lebensmitteln, mit Wasser, mit den täglichen Dingen des Lebens, aber auch mit Medikamenten, die ist unglaublich prekär. Da helfen auch die Hilfslieferungen nur zum Teil, die reinkommen, dann wieder nicht reinkommen. Können wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Und es ist eine unglaublich schwierige Situation für die Menschen dort und ich kenne den Gazastreifen, Frank, so wie du warst ja auch schon dort. Ziemlich genau vor einem Jahr, genau. Genau, es war ja auch eine sehr, sehr interessante Episode, die du dort durchlebt hast. Du hast nämlich dort die israelischen Angriffe hautnah mitbekommen und wenn ich überlege, wie dort das Leben war, da gab es ja nicht nur Hamas, sondern es gab einfach viele Kinder und unglaublich junge Community. Die Hälfte der Menschen dort waren Kinder im Gazastreifen und die haben nun wirklich nichts mit Krieg oder mit der Hamas am Hut. Viele Frauen, es waren eben nicht nur Hamas-Kämpfer, die dort sind und diesen Menschen ist ihre Lebensgrundlage komplett genommen worden. Und was mich eben auch so nachdenklich macht, ist, dass ich den Eindruck habe, dass keine der Seiten eigentlich einen Plan hat, wie es weitergehen soll. Dass keiner an diese Menschen denkt, sondern da wird Krieg geführt, weil man Kriegsziele erreichen möchte. Da wird Krieg geführt, weil man den Gegner, in dem Fall die Israelis, hasst von Seiten der Hamas aus. Und wie das eben so häufig ist bei Kriegen, dass am Ende die Zivilbevölkerung die ist, die alles auslöffeln darf. Jetzt wird viel diskutiert über eine mögliche Bodenoffensive in Rafah. Ich habe vor einer guten Stunde eine Meldung gelesen, dass Israels Militär jetzt auf Rafah vorrückt. Was weißt du denn darüber? Also, das israelische Militär und diese Bodenoffensive, die haben eigentlich schon begonnen. Wird immer so auch spekuliert, ja, wann beginnt die Bodenoffensive? Nee, die hat begonnen, die hat letzte Woche begonnen, ziemlich genau vor einer Woche. Sind Bodentruppen, also Panzer und teilweise auch Artillerie und Soldaten reingegangen und haben Teile von Ostrafah besetzt. Und da wird immer noch heftig bekämpft. Und sie haben vor allem, und das ist ja strategisch sehr, sehr wichtig gewesen für die Israelis, sie haben vor allem die palästinensische Seite des Grenzüberganges Rafah nach Ägypten besetzt und üben da jetzt militärisch auch die Kontrolle aus. Und eben, du hast es eben gesagt, die rücken immer weiter vor. Sie rücken jetzt immer weiter in Ost-Rafah vor. Allerdings muss man natürlich auch ganz klar sagen, aus West-Rafah zielt die Hamas auf Israel, also sie beschießt von dort aus Israel und deshalb ist es eine sehr, sehr sensible Lage, ob diese Offensive weiter in Rafah ausgedehnt wird oder nicht. Und ich meine, wer schon mal in Gaza war, der weiß ja auch, wie viele Menschen dort gelebt haben vor diesem Krieg und die haben sich ja eigentlich alle dorthin geflüchtet, ne? Die sind alle dorthin geflüchtet, die haben sich alle dorthin gerettet. Und jetzt sind da natürlich sehr viel mehr Menschen, als es vorher auch waren, oder? Genau, und da kommen ja diese Begrifflichkeiten ins Spiel, die man eigentlich nach meiner Einschätzung wirklich mit der Pfeife rauchen kann, humanitäre Zonen oder sichere humanitäre Zonen. Mhm. Du hast es richtig gesagt, am Anfang vom Krieg oder so nach einigen Wochen wurden ja die Menschen aus Gaza City und aus Khan Yunis aufgefordert, immer weiter in den Süden zu gehen. Wohin? Nach Rafah, angeblich humanitäre Zonen, sichere humanitäre Zonen. Und wir sehen jetzt sehr, sehr deutlich, dass diese Zonen alles andere als sicher sind, dass dort eben die Menschen nicht sicher leben können. Und jetzt sind wir wieder so weit, dass die Menschen aus Rafah aufgefordert worden sind, auch wieder in, ja, Anführungszeichen, humanitäre Zonen zu gehen, nach Khan Yunis, also eine Stadt, wo immer noch gekämpft wird, oder nach Al-Muwasi, das liegt so ein bisschen im Nordwesten von Rafah. Angeblich wären sie dort sicher. Also ich habe da wirklich meine Schwierigkeiten zu glauben, dass es überhaupt eine Sicherheit gibt im Gazastreifen. Und die neuesten Meldungen sind, dass jetzt rund 450.000 Menschen, und das sind jetzt Zahlen von den Vereinten Nationen, innerhalb einer Woche, also seitdem diese Offensive auf Rafah begonnen hat, Rafah bereits wieder verlassen haben. Also der nächste Zug mit Binnenflüchtlingen hat sich auf den Weg gemacht. Und Frank, ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist wie auf so einem Schachbrett. Da werden die Leute von einer Position zur anderen geschoben und dann wird diese Position wieder unter Druck gesetzt. Dann finden da wieder Kämpfe statt. Und es ist so, wie ich vorhin gesagt habe, am Ende sind es wirklich die Frauen, Kinder, es ist die Zivilbevölkerung, die solche Sachen ausbaden muss, denn auf die guckt keiner, die wird rumgeschoben hier wie auf einem Schachbrett und fest steht eigentlich nur eines, Sicherheit gibt es für diese Menschen nicht. Und was bedeutet das für die Versorgungslage der Menschen? Also wenn wir an Medizin denken, wenn wir an Wohnen denken, ne, an Zelte oder an Häuser? Die ist super prekär und wir hatten jetzt, weil wir ja gerade über diese Offensive hier in Rafah sprechen, dann die Situation zu Beginn dieser Offensive, dass gleich zwei Grenzübergänge geschlossen wurden und mit die zwei wichtigsten, nämlich Kerem Shalom, das ist der Grenzübergang, wo die ganzen Hilfslieferungen auch kontrolliert werden, der dann teilweise auch geöffnet wurde, damit einige Trucks mit Hilfsgütern über die Grenze kommen. Und was geschlossen ist, und das ist ein ganz, ganz großes Problem, das ist eben der Grenzübergang Rafah, von dem ich eben schon gesprochen habe. Die palästinensische Seite ist jetzt fest in israelischer Hand. Aus israelischer Sicht ist das ein riesiger strategischer Vorteil, weil so Dinge wie Schleusungen, vor allem aber der Waffenschmuggel, unterbunden werden können. Und das war ja so der Grenzübergang, so wird es zumindest von Israelis kommuniziert, wo am meisten Waffen geschmuggelt wurden. Also die Waffen, die die Hamas zuletzt bekommen haben, die kamen über den Rafah-Grenzübergang. Das geht jetzt nicht mehr. Deshalb ist dieser Grenzübergang für die Israelis auch so wichtig. Aber dieser Grenzübergang ist noch viel, viel wichtiger, was die Hilfslieferungen anbelangt, weil da kamen die meisten Trucks aus Ägypten dann in den Gazastreifen. Und das ist momentan kaum noch möglich, weil er eben zu ist. Also das Ganze hat jetzt für die Zivilbevölkerung vor allem eben die Folge, dass deutlich weniger Hilfslieferungen in den Gazastreifen kommen und das verschärft natürlich wieder die Versorgung mit allen wichtigen Gütern. Und wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es aber jetzt einen neuen Grenzübergang, über den auch humanitäre Güter kommen sollen, oder? Genau, es werden immer wieder Grenzübergänge geöffnet, teilweise ja so auf halber Höhe des Gazastreifens, teilweise in Erez ganz am Norden. Das ist der Grenzübergang, wo du damals auch in den Gazastreifen gekommen bist. Und wie viel Trucks da wirklich dann rüberkommen, also es sind deutlich weniger, also was die Zahlen, die wir bekommen, es sind deutlich weniger als zuvor über Rafah. Insofern kann das, glaube ich, Rafah nicht kompensieren. Und Rafah ist vor allem deshalb für Israel wichtig zu besetzen oder beziehungsweise auch diesen Angriff dahin auszuweiten, weil dort dieser Grenzübergang ist, aber auch, weil dort noch Kämpfer vermutet werden. Ja, in Rafah selber am Grenzübergang wohl kaum. Ich glaube, dass also die Bilder, die ich gesehen habe, da dieses Gebiet, die palästinensische Seite des Grenzübergangs ist eigentlich jetzt fest unter israelischer Kontrolle. Wo noch Hamas-Kämpfer vermutet werden, ist eben in Westrafah. Also teilweise auch noch in Ostrafah. Es wird ja gekämpft. Also ich habe heute erst wieder Meldungen mitbekommen, dass da heftig gekämpft wird im Osten der Stadt. Aber vor allem eben im Westrafah, also da, wo die Israelis noch nicht reingegangen sind. Was wird da vermutet? Also die Informationen, die wir haben, sind, dass dort noch 4 komplette Hamas-Bataillone wohl sind. Wenn ich sage komplette Hamas-Bataillone, also wo auch die Kommandostrukturen funktionieren, also das sind richtige militärische Einheiten und das sind mit die letzten eigentlich im gesamten Gazastreifen. Und wenn Israel seine Kriegsziele erreichen möchte, sind ja immer diese drei Kriegsziele, nämlich die Hamas zu zerschlagen, dann dafür zu sorgen, dass Israel aus dem Gazastreifen nicht mehr gefährdet werden kann und das dritte Ziel natürlich die Geiseln zu befreien, dann muss natürlich die Hamas dort bekämpft werden, aus israelischer Sicht. Mhm. Es gibt über den Gazastreifen verteilt natürlich noch sehr, sehr viele Hamas-Kämpfer, teilweise sind es Lonely Wolves, teilweise sind es neue Formationen, die sich bilden, wo Hamas-Kämpfer aus anderen Bataillonen, die zerschlagen wurden, sich nochmal zusammenrotten. Also das heißt nicht, dass es woanders keine Hamas-Kämpfer mehr gibt, aber so wie es uns die Israelis, und ich hatte da vor kurzem auch ein Hintergrundgespräch mit dem israelischen Verteidigungsminister, so wie er das sehr, sehr eindrücklich geschildert hat, ist es so, dass in Rafah eben die letzten noch komplett funktionierenden Hamas-Bataillone sind. Und welche Rolle spielen jetzt die Geiseln, die noch verblieben sind im Gazastreifen bei dieser Militäroperation? Also geht es darum, die dann auch zu befreien? Also ich glaube schon, dass sie auch befreit werden sollen. Das ist ja eins, ich habe es eben gesagt, der Kriegsziele, die Israel hat. Aber mein Eindruck ist, das ist so dieses Kriegsziel, das wirklich erstens ganz hinten ist. Es wird ja nicht umsonst immer als letztes genannt. Und ich stelle mir noch manchmal die Frage, wie wichtig ist es denn wirklich? Weil wenn ich mir so überlege, wie viele Anläufe wir zuletzt hatten, um einen Deal eben zu vereinbaren, um eine Vereinbarung auf den Weg zu bringen, dass man Geiseln freilässt, möglicherweise gegen eine gewisse Waffenruhe und gegen die Freilassung von palästinensischen Häftlingen aus israelischen Gefängnissen, dann vermisse ich da von israelischer Seite wirklich auch den Willen, auf so eine Vereinbarung wirklich einzugehen. Ich vermisse übrigens auch von Hamas-Seite. Ich glaube, dass da beide Seiten wenig, wenig Interesse haben, so eine Vereinbarung wirklich auch zu formulieren, die dann auch tragfähig ist, die möglicherweise aus einer Waffenruhe auch einen langfristigen Waffenstillstand machen könnte. Also da vermisse ich den Willen, sich zu einigen auf beiden Seiten. Für Israel ist es, und du hast die Geiseln angesprochen, halt sehr, sehr traurig, weil von diesen 132 Geiseln, die noch in der Hand der Hamas sind, das ist die Zahl, die immer von der Regierung hier kommuniziert wird, glaube ich, dass sehr, sehr viele nicht mehr am Leben sind. Und je länger man eben wartet, um so eine Vereinbarung mit der Hamas auf den Weg zu bringen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sterben an Krankheiten, an der schlechten medizinischen Versorgung oder auch durch Bombenangriffe von Israel. Die Situation der Geiseln, die ändert sich natürlich kontinuierlich, aber wenn ihr mehr über die Menschen wissen wollt, die verschleppt worden sind am 7. Oktober, dann könnt ihr eine unserer letzten Folgen mal reinhören. Die Folge verlinken wir euch in den Shownotes. Du hast es eben angesprochen, es gab ja Verhandlungen zwischen der Hamas und Israel und es ist bisher noch nicht zu einem Kompromiss gekommen. Warum ist das denn so? Ist das irgendwie eine Taktik von Israel und der Hamas? Es ist zum einen sicherlich ein Ergebnis, dass man nicht direkt verhandelt. Es sind ja immer wieder Mittelsländer drin und da bleibt, glaube ich, viel hängen von den Punkten, die da dann präsentiert werden. Es liegt aber auch an den handelnden Personen, das muss man ganz klar sagen. Auf Seiten der Hamas sind das sicherlich Yahya Sinwar, das ist ja der starke Mann der Hamas im Gazastreifen. Er ist der meistgesuchte Hamas-Terrorist, der gilt als der Drahtzieher des 7. Oktober. Dann gibt es ja noch den politischen Zweig, teilweise gibt es auch Hamas-Leute im Libanon, die für die Hamas sprechen. Und ich glaube nicht, dass von Seiten der Hamas wirklich der Wille da ist, jetzt irgendwie eine Vereinbarung zu treffen. Aus Sicht der Hamas und aus Sicht von Yahya Sinwar, das sehen sehr, sehr viele Analysten so und ich finde es auch sehr, sehr plausibel, ist es so, dass Sinwar sagt, spricht doch eigentlich alles für uns momentan, so wie dieser Krieg läuft. Israel gerät immer mehr mit dem Rücken zur Wand, wird international immer stärker isoliert, sogar die USA, wir haben ja eben schon darüber gesprochen, kritisieren massiv Israel. Mehr können wir doch eigentlich gar nicht erreichen mit unserer Kriegstaktik. Das aus Sicht der Hamas. Aus israelischer Sicht ist es so, dass der Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, ihm spielt der Krieg wirklich in die Hände. Ich formuliere es einfach mal so, weil ich schon der Meinung bin, wenn dieser Krieg nicht mehr da ist, dann werden die Fragen lauter, wie es eigentlich zum 7.10. gekommen ist und auch die Fragen der Kriegsführung, die ich völlig katastrophal finde. Und diese Fragen werden dann kommen und dann wird er sich auch verantworten müssen. Ich vermisse einfach den Willen, dass man sich hier irgendwie auch mit internationaler Hilfe einigt. Mhm. Zusammenfassend kann man also sagen, den Menschen in Rafah, denen geht es sehr schlecht. Viele sind jetzt aus dem völlig zerstörten Norden wegen der Angriffe in den Süden geflohen. Und hier fehlt es am notwendigsten. Die Menschen hungern, die haben Angst, sie haben keine Medikamente, die Krankenhäuser sind zerstört. Und bisher ist für sie keine Entspannung der Lage zu sehen. Und Julio hat gerade gesagt, die Militäroperation in Rafah, die hat eigentlich schon längst begonnen. Jetzt ist natürlich für uns auch wichtig, in die nächsten Wochen und Monate zu schauen. Die Lage der Menschen im Gaza ist ja jetzt schon sehr schlimm. Was denkst du denn, wie es weitergeht? Also ich glaube, dass die Lage noch schlimmer werden wird. Ich glaube, dass die Israelis auch Westrafah einnehmen werden, dass es dort Kämpfe geben wird, weil eben nur so die Kriegsziele auch zu erreichen sind. Das ist meine Einschätzung. Ich sehe nicht, dass sich Israel hier dem internationalen Druck beugen wird. Ich glaube, dass am Ende die USA wieder an die Seite Israels springen werden, dass man jetzt zwar versucht, hier wirklich Israel davon abzubringen, aber Israel wird argumentieren, wir werden aus Rafah, aus Westrafah immer noch beschossen. Wir müssen da reingehen und ich glaube, es wird so kommen und ja, die Menschen, leider Gottes, sie werden weiterziehen müssen. Und Rafah ist ja eigentlich eine der letzten Städte, die noch halbwegs nicht bombardiert oder ja völlig komplett ausbombardiert worden sind. Aber auch da sehe ich eigentlich schwarz. Ich glaube, dass die Situation sich noch verschlimmern wird. Das heißt, du glaubst nicht, dass die israelische Regierung sich jetzt von den Drohungen der USA beeindrucken lässt? Nee, glaube ich nicht. Und wenn wir Benjamin Netanyahu hören, jetzt, gestern war ja der Tag der Gefallenen hier und heute, ich habe schon gesagt, ist der israelische Unabhängigkeitstag. Und bei jedem seiner Reden sagt er, wenn es so ist, dass wir alleine kämpfen, wenn die ganze Welt nicht mehr an unserer Seite ist, wir werden weiterkämpfen. Wir haben das schon beim Unabhängigkeitskrieg genau vor 76 Jahren gemacht. Da gab es ein US-Waffenembargo. Wir mussten gegen 5 arabische Staaten kämpfen und wir haben trotzdem gewonnen. Und wenn ich diese Argumentation höre, gerade heute, an dem heutigen Tag, dann glaube ich nicht, dass Israel sich davon abbringen lässt, weiter militärisch vorzugehen. Okay. Also es gibt Meldungen darüber, dass die Militäroffensive begonnen hat. Du, Julio, hast es auch schon gesagt. Es ist nicht ganz sicher, wie jetzt die nächsten Wochen und Monate aussehen. Es ist zu befürchten, dass die Lage so bleibt oder nicht sogar noch schlimmer wird. Wegen dieser Offensive ist die Stimmung weltweit immer öfter gegen Israel auch gerichtet. Also sie müssen sich immer weiter auch Kritik gefallen lassen. Sogar die USA warnen, sollte der Angriff kommen, werden sie ihre Angriffswaffen nicht mehr nach Israel liefern. Julio, ich danke dir sehr für deine Zeit und liebe Grüße nach Tel Aviv. Sehr gerne. Danke dir. Wenn ihr mehr über die Vorgeschichte des Nahostkonflikts wissen wollt, dann kann ich euch den Podcast Alles Geschichte von meinen Kolleginnen und Kollegen des BRs empfehlen mit ihrer neuesten Geschichtsstaffel. In der geht es um die Palästinenser und die Nakba und die Staatsgründung Israels. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Wir hatten euch ja schon erzählt, dass wir im Hintergrund an ganz besonderen Lost in Nahost-Folgen für euch arbeiten. Denn ihr habt uns immer wieder geschrieben, ihr wollt Menschen kennenlernen, die in Israel, im Westjordanland und im Gazastreifen leben und die damit umgehen müssen, was dort passiert. Das könnt ihr euch im Juni anhören. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert uns unbedingt. Und wenn ihr eine Frage habt, die wir bei Lost in Nahost besprechen sollen, dann schickt die uns doch gerne. Per DM an die News-WG auf Instagram oder per E-Mail direkt an uns an lostinnahost@br.de. Alles zusammengeschrieben. Findet ihr auch in den Shownotes nochmal. Lost in Nahost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio in Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der News-WG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge: Nina Lenz, Sabine Rieker, Frank Seibert, Julio Segador, Sophie von der Tann und Veronika Süß.